Huren, die mir zwitschern und reden viel. Ich lad die Gun und drück ab, das ist mein Lebensstil. Mit Medizin Geld verdienen, Tag ein, Tag aus. Hip-Hop rein und raus. Komm, komm, ich zeig dir, was hier abgeht. Kriminelle Jungs sind am Abdrehen, Bass zählt. Hier ist man mit 18 wie 30. Du machst Faxen, kriegst Beinstich. Keine heile Welt wie bei Alice im Wunderland. Du Pussy kennst keine Ghettos, weil du in der Uni warst. Diese fucking Rapper zahlen alle Schutz. Gangster, doch werden auf der Straße gebumst. Ihr seid peinlich, könnt keinem etwas anhaben. Kreuzberg, 36, 61 Straftaten. Lass deine Anklagen, erst wachst du Mann und dann anblasen. Sowas wie dich muss man vergasen. Wir reden nicht wie Nutzen hinter Rücken. Du Verräter, siehst bei Bullen und musst dich bücken. Wir rufen keine Maniacs in Uniform. Bei Stress gibt es gerade Stein, Kuchen vor. Guckst an den Tribo mit 2,5 Kilo. Dahinter Tribo, richtige Kino. Meine Jungs sind am Hustlen mit Päckchen und Kapseln. Ficken, Hasteln, Hasteln, Basteln. Guckst an den Tribo mit 2,5 Kilo. Dahinter Tribo, richtige Kino. Das ist Wildwest-Berlin. Schreit, fickt eure mütterlichen und gegnerische Teams. Oh, Kolleg, was für Aussagepflicht. Ich hab nichts zu verlieren, außer Gesicht. Ja, der Bra gibt einen Stich, wenn es sein muss. Und reicht nicht ein Stich, dann reicht ein Schuss. Ich komm mit 10 Albums direkt in deine Gegend. Alles sind ruhig, wenn Kapital redet. Der Bra fickt dein Leben, der Bra will ein Brabus. Und kein Zitro, ein Kaktus. Was musst du, Fickfehler? Guck, ich fick Gegner, komm mit Tschetschener. In Panamera, Wildkleider, mein Lieber. Ja, ich schaff dich eine in Lila. Und du siehst die Ukrainer, nie wieder. Fette Pollen, Kokain funkel. Überall Blender, trotzdem ist dunkel. Spuren am Filter, oh Kolleg Filmer. Ich hab mein Film, Kripus haben Bilder. Guck, da rennt Ivo mit 2,5 Kilo. Dahinter Kripo, richtige Kino. Meine Jungs sind am Hasteln mit Päckchen und Kapseln. Ficken, Hasteln, Hasteln, Basteln. Guck, da rennt Ivo mit 2,5 Kilo. Dahinter Kripo, richtige Kino. Das ist Wildwest-Berlin. Schreit, fickt eure mütterlichen und gegnerisches Team. Guck, da rennt Ivo mit 2,5 Kilo. Dahinter Kripo, richtige Kino. Meine Jungs sind am Hasteln mit Päckchen und Kapseln. Ficken, Pasteln, Hasteln, Basteln. Guck, da rennt Ivo mit 2,5 Kilo. Dahinter Kripo, richtige Kino. Das ist Wildwest-Berlin. Schreit, fickt eure mütterlichen und gegnerisches Team.